Kundgabe 2223. Empfangen durch Bertha Dudde am 29.01.1942. Selbstsucht. Eingriff Gottes, letztes Mittel. In ihrer unfassbaren Selbstsucht geht die Menschheit geistig zugrunde, so Gott nicht ein wirksames Gegenmittel anwendet, um jene Selbstsucht zu verringern. Es denkt der Mensch nur an sein eigenes Ich, und das Schicksal des Mitmenschen lässt ihn zumeist unberührt. Sein Denken und Handeln ist dementsprechend immer nur berechnend, sich selbst größten Vorteil zu verschaffen, was sich in geistiger Hinsicht ungemein nachteilig auswirkt. Jeder Tag ist so nach vergeblich gelebt, so irdische Vorteile angestrebt werden. Und es ist zurzeit in der Welt nur ein kleiner Teil Menschen, die ihre geistige Gestaltung im Auge haben. Diese aber gehen an der Not der Mitmenschen nicht teilnahmslos vorüber. Sie suchen vielmehr, diese nach Möglichkeit zu lindern und bringen selbst Opfer, denn sie gedenken mehr der Not der anderen als ihrer eigenen Not. Und um dieser Willen zögert Gott noch immer, das letzte Mittel zur Anwendung zu bringen, denn seine Liebe möchte unsägliches Leid den Menschen ersparen, wo es möglich ist, ohne Leid sie zur Liebetätigkeit zu bewegen. Der Eingriff Gottes aber zieht großes Leid nach sich. Denn gerade das Leid soll die Herzen der Menschen umstimmen. Sie sollen an dem Elend und der Not des Nächsten ihre eigene Not vergessen, also ihre Ich-Liebe bekämpfen und nur immer bestrebt sein, das Elend der Mitmenschen zu verringern. Dann erst trägt ihnen das Erdenleben geistigen Erfolg ein. Doch bedauerlicherweise haben gerade jetzt die Menschen ein außergewöhnlich stark ausgeprägtes weltliches Verlangen. Ein Verlangen nach den Gütern dieser Erde. Ein jeder Gedanke gilt nur der Frage, in welcher Weise sie zu solchen gelangen können. Darüber beachten sie auch nicht das Weltgeschehen und noch viel weniger die Anzeichen, die das Wirken Gottes ankündigen. Sie achten nicht der Erscheinungen, welche den geistigen Verfall begleiten. Sie sehen nicht die Übergriffe, die schon als erlaubt gelten. Sie achten auch nicht auf die verkehrten Begriffe von Recht und Gerechtigkeit. Und sie beanstanden daher auch nicht den Geist der Zeit, die Gegeneinstellung gegen alles Religiöse. Sie halten vielmehr alles für Recht, was sichtlich auf den Einfluss des Widersachers zurückzuführen ist. Und daher macht auch Gott seinen Einfluss geltend. Das heißt, er wirkt so offensichtlich gegen eine solche geistige Verflachung hin, dass erkennen kann, wer erkennen will. Denn er nimmt alle Gewalt an sich. Er macht die Menschen machtlos. Er lässt sie fühlen, dass sie von sich aus nichts vermögen gegen den Eingriff Gottes, dass sie diesen über sich ergehen lassen müssen, ohne das Geringste daran ändern zu können. Und nun können sie nur ihr Wesen ändern, wenn sie dazu bereit sind. Es werden ihnen Gelegenheiten gegeben, noch und noch den Liebesfunken in sich aufglimmen zu lassen, ihn zu nähren zur Flamme und nun entsprechend liebetätig zu werden. Nehmen Sie diese letzte Möglichkeit nicht wahr, dann kann Ihnen auf Erde nicht mehr geholfen werden, denn deren Selbstsucht zu groß ist. Die werden auch dann noch nicht ihre eigentliche Bestimmung erkennen. Sie werden um ihr Leben bangen und um ihr Hab und Gut und, was sie verloren haben, möglichst wieder zu ersetzen suchen. Und dann war der Eingriff Gottes für sie vergebens. Dann müssen sie die Folgen ihres entgeisteten Zustandes tragen, wie sie selbst es wollen, denn zwangsweise können sie nicht von ihrer Selbstsucht befreit werden. Amen.